Diskussion. Geld macht nicht glücklich. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Glück in einer Konsumgesellschaft. Geld als Mittel oder Ziel. Der Einfluss von Geld auf den Charakter. Die Meinung reicher und armer Menschen. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Das ist auch meine Meinung. Viele Eltern stecken ihren Kindern monatlich ein dickes Taschengeld zu und diese geben das Geld einfach ohne nachzudenken aus. Es macht sie aber in keiner Weise glücklich. Mit Geld in der Tasche wissen diese Kids nicht mehr, was dankbar sein bedeutet. Die meisten sind überzeugt, dass Geld alle Probleme löst. Viele sind glücklich, ganz sicher, doch nicht alle. Man kann zum Beispiel reich, aber einsam leben. Auch wenn man so teure Reisen, ein Luxusleben und alle möglichen Abenteuer genießen kann, weiß man tief in seiner Seele, ich bin unglücklich. Macht es Ihnen keinen Spaß, Geld zu haben und auch auszugeben? Ihre Eltern könnten Ihre Schulleistung mit Geld anerkennen. Das macht beide Seiten glücklich. Damit wird deutlich, dass Geld wichtig ist. Aber wir diskutieren hier darüber, ob Geld auch Glück bedeutet. Ich weiß ganz genau, Geld regiert die Welt. Wenn ich viel davon habe, ist es nicht mehr so wichtig, wo ich es herbekommen habe, sondern wie ich es vermehre. Je mehr man hat, umso mehr braucht man. Das ist ein Teufelskreis. So wird man doch letztendlich nie zufrieden. Meinen Sie vielleicht, Arme sind glücklicher? Wer Geld ablehnt, lehnt einen Teil von sich ab. Dass Geld nicht glücklich macht, ist bloß ein Argument derjenigen, die keins haben. Dagegen spricht eindeutig, dass man sich mit Geld keine Freundschaft und Liebe kaufen kann. Durch zu viel Geldgier verliert man auch Freunde und Familie. Und sie zu verlieren, macht unglücklich. Am Ende des Lebens bleibt von geldgierigen Menschen nur noch das Geld übrig, um welches sich dann seine Erben streiten. Geld alleine kann nicht glücklich machen, denn der Mensch braucht grundsätzlich innere Ausgeglichenheit, um glücklich zu sein. Und was nützt mir alles Geld der Welt, wenn ich mir keine seelische Balance und Gesundheit kaufen kann? Dagegen könnte jedoch ins Feld geführt werden, dass auch Zeit Geld ist. Wenn Sie Zeit für Hobbys, Freunde und Familie haben, sind Sie glücklich. Was meinen Sie dazu? Zeit für seine Lieben kann man doch auch ohne Vermögen haben. Besonders wichtig erscheint mir, dass das Materielle leicht den Charakter verderben kann. Wenn ich reich bin, werde ich das Gefühl nicht los, dass man mich nur des Geldes wegen liebt. Was überrascht es uns, dass Reiche oft misstrauisch, arrogant und hochnäsig sind?